Puh, okay. Was steht denn hier? Centenary Park. Ein Park mitten in der Stadt. Schön. So ruhig. Und alles grün. Das erwartet man hier gar nicht. Super, dass es hier auch so positive Ecken gibt. Tja, aber ein Pfarrhaus ist das nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Also, zurück zur Kreuzung und neu versuchen. Das war wohl nichts. Ziehe einen Punkt von deinem Punktestand ab und probiere es nochmal. Die Nummer der richtigen Straße zeigt dir, bei welchem Track es für den Inspektor weitergeht. Soll es die Fifth Road werden, wähle Track 5. Und für die Seventh Street wähle Track 7. Wähle jetzt den gewünschten Track.